in einer großen Stadt, die ein goldener Traum verzaubert hat. Gehen durch ein Meer von Stein und Zertausenden allein und die Straßen sind so kalt und glatt. Da die Liebe sie umfängt, sehen sie Dinge, die das Glück nur schenkt. Sehen sie bunte Blumen blühen in der Riesenstadt Berlin und den Himmel, der voll Geigen hängt. Und sie wandern beide Hand in Hand, durch ein weites, unbekanntes Land. Zwei in einer großen Stadt, die ein goldener Traum bezaubert hat. Sehen Kummer nicht und Leid, sehen nur ihre Seligkeit und die Welt ist nicht mehr kahl und glatt. Thank you.